der blonden Katharine, in der goldenen Gans, da küssen die Buben die Madeln beim Tanzen. Bei der blonden Katharine, da ist das so der Brauch, und sowas das Freudeln bei Lauf. Manchmal bringt die Katharine dir auch selber den Wein, und sie setzt sich zu dir, bist du mal allein. Die Katharine ist so lieb und der Wein ist so gut, da wird dir ganz sauwohl zumut. Bei der blonden Katharine in der goldenen Gans, da küssen die Buben die Madeln beim Tanz. Bei der blonden Katharine, da ist das so der Brauch, und sowas, das freut einem heut auch. Und sowas, das freut einem heut auch. Juhu!